Neid ist nicht nur eine Form der Bewunderung, sondern zugleich immer auch ein Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit. Daher neigen viele dazu, als Kompensationsstrategie Neid durch ein Stigma in Abscheu zu verwandeln. Die nationalsozialistische Propaganda folgte genau diesem Muster. Fisks Modell kann auch erhellen, warum Antisemitismus historisch und weltweit eine der beharrlichsten Formen der Fremdenfeindlichkeit darstellt. Der von Neumann beschriebene Erfolg der Juden in der Weimarer Zeit bezieht sich auf progressive Berufsfelder, die Offenheit voraussetzen, also Handel, Finanzwesen, Kunst, Literatur und, das muss man noch hinzufügen, Wissenschaft. Der Erfolg gründet sich unter anderem auf eine über 2000-jährige Schrifttradition und einen nicht immer freiwillig gelebten Kosmopolitismus. Mit dem Erfolg kommt die Kritik. So ist es kein Zufall, dass die Globalisierung den Kern vieler antisemitischer Klischees bildet, manchmal verschleiert in Formulierungen wie dem internationalen Großkapital, manchmal ganz unverkennbar wie bei der jüdischen Weltverschwörung oder den Rothschilds. Hitler nannte die Juden in einer Rede vor Siemens-Arbeitern eine kleine, wurzellose Clique, die die Völker gegeneinander hetzt. Während sich der rechtsradikale Antisemitismus eher auf Entmenschlichung durch Abscheu konzentriert, äußert sich linker Antisemitismus zwar auch in einer diffusen Globalisierungs- und Kapitalismuskritik, entspringt aber oft dem progressiven Prinzip der Fairness. Linker Antisemitismus sieht Juden als prototypische Kapitalisten und besonders wenn es sich um US-amerikanische Juden handelt, als Imperialisten, die am Leid der global schlechter Gestellten eine Mitschuld tragen. Noch eine dritte Gruppe neigt zur Judenfeindlichkeit. Unter muslimischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland ist Antisemitismus verbreiteter als im Rest der Gesellschaft. Zu diesem Schluss kommt eine Expertenkommission der Bundesregierung in ihrem Bericht aus dem Jahr 2017, auch wenn bisher nur eine Handvoll Umfragen vorliegen, von denen zudem nur wenige repräsentativ sind. Der Anlass für den muslimischen Antisemitismus ist der Nahostkonflikt. Die Identifikation mit der Situation der Palästinenser mischt sich bei Arabern oft mit einem arabischen Nationalismus und dem verbreiteten Klischee von den Juden als globaler Elite. Je religiöser sich Muslime in Deutschland einschätzen, desto stärker ist ein antizionistischer Antisemitismus bei ihnen ausgeprägt, der keinen Unterschied zwischen Israelis und nicht-israelischen Juden macht.